Der russische kommunistische Jugendverband Lenin veröffentlichte jüngst eine Erklärung und kritisierte die feindselige TV-Ärgerpolitik der USA, die mit dem Tag boshaft wird. In der Erklärung wurde unterstrichen, der Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete in der TVRK sei eine selbstverteidigende Maßnahme dazu, der feindseligen Politik der USA und ihren ständigen nuklearen Drohungen ein Ende zu setzen. Die USA hätten kein Recht, sich in die Angelegenheiten der TVRK, eines selbstständigen und friedliebenden Staates, einzumischen.